Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 2. Auleben, den 12. September 1792. Sie verzeihen es mir wohl, teuerster Freund, wenn ich Ihnen mit einem kleinen Auftrag beschwerlich zu fallen wage, der mir aber jetzt gerade sehr wichtig ist und wegen dessen ich mich an sonst niemand zu wenden weiß. Ich wollte meine Abhandlung über die Grenzen der Wirksamkeit des Staats, die Sie im Manuskript bei sich haben, in Berlin drucken lassen und würde auch ohne Anstand einen Verleger gefunden haben. Allein manche Schwierigkeit erregte mir die Zensur. Der eine Zensor verweigerte sein Imprimatur ganz. Der andere hat es zwar erteilt, allein nicht ohne Besorgnis, dass er deshalb noch künftig in Anspruch genommen werden könne. Da ich nun alle Weitläuftigkeiten dieser Art in den Tod hasse, so bin ich entschlossen, die Schrift außerhalb drucken zu lassen. Da nun aber kenne ich niemanden, an den ich mich etwa wenden könnte als Göschen, da die Abhandlung politischen Inhalts ist, woran das Publikum jetzt vorzüglich Interesse zu finden scheint und die Bogenzahl so gering ist, dass die Auslagen dabei nur unbeträchtlich sein können, so zweifle ich nicht, dass Göschen den Verlag übernehme. Ich würde ihm nun geradezu selbst geschrieben haben, allein ich fürchte, dass im Fall er mir eine abschlägliche Antwort geben möchte, dies ihn geradezu gegen mich geniert und vielleicht umso mehr, als er meine Frau persönlich kennt. Meine ganze Bitte an Sie, teuerster Freund, bestände also allein darin, dass Sie bloß Göschen die Sache schreiben, doch so, dass der Zensuranstand in Berlin nicht weiter bekannt würde. Ihm, wenn Sie es für nötig hielten, das Manuskript mitschickten und ihn ersuchten, sich bestimmt zu erklären, ob er den Verlag zur Ostermesse 1793 übernehmen wolle. Da Sie gewiss Ihrer eigenen Angelegenheiten wegen oft an Göschen schreiben, so denke ich, macht Ihnen die Besorgung dieses kleinen Auftrages keine Mühe, und mir erweisen Sie in der Tat eine überaus große Gefälligkeit dadurch. Nur muss ich Sie bitten, wenn es Ihnen möglich ist, bald an Göschen zu schreiben und mich auch seine Antwort, sobald Sie können, wissen zu lassen, denn ich kann mich nicht eher bestimmt in Berlin erklären, welches doch notwendig ist. Die Korrektur könnte ich, wenn Göschen in Leipzig oder Erfurt drucken ließe, durch Bekannte und an letzterem Ort auch zum Teil selbst besorgen. Caroline schreibt uns noch, dass einige Ideen meiner Abhandlung sie nicht ohne Interesse gelassen haben und dass sie selbst sich jetzt mehr mit diesen Gegenständen beschäftigen. Sie selbst versprachen mir schon einmal halb und halb die Mitteilung einiger ihrer Ideen. Welch ein angenehmes Geschenk würden Sie mir damit machen? Wie wäre es aber, wenn Sie sie in Gestalt einer Vorrede oder eines Anhangs oder wie Sie sonst wollten, mit oder ohne Ihren Namen meiner Abhandlung beifügten? Es versteht sich, dass dies nur ein hingeworfener Einfall ist, aber es scheint mir zu interessant, Hand, wenn ein Mann von ihrem Geiste ohne vorhergehendes eigentliches Studium dieser Materien und also von ganz anderen neuen und originelleren Gesichtspunkten ausgehend diesen Gegenstand behandelte und der Kreis ihrer schriftstellerischen Arbeiten bietet ihnen sonst nicht leicht, wenn sie nicht Lust hätten, ihre Ideen zu einer eigenen Schrift auszuspinnen, eine bequemere Gelegenheit da, sie gelegentlich einzuweben. Meine Frau und mein Kind, das täglich hübscher wird, sind wohl, und wir leben ein einsames, aber unendlich glückliches Leben. Wir umarmen sie und lotschen aufs Herzlichste, leben sie recht wohl und sagen sie mir bald ein Wort. Ewig ihr H.